shots with all your brethren. I feel like I'm dead, bitch. Wenn du deine hässliche Fresse nicht hältst, buche ich dich zusammen. Wenn du deine hässliche Fresse nicht hältst, buche ich dich zusammen. Deine hässliche Fresse und ich helfe wirklich nicht zusammen.